10. Lektion. Der Imbiss. Nach Somerset Maugham. Ich sah sie während des Stückes und in Erwiderung ihres Grußes ging ich während der Pause zu ihr und setzte mich neben sie. Es war schon lange her, seit ich sie zuletzt gesehen hatte, und ich glaube, ich hätte sie kaum wiedererkannt, wenn mir nicht jemand ihren Namen genannt hätte. Sie begrüßte mich strahlend. Ach ja, es ist schon einige Jahre her, seit wir uns zum ersten Male trafen. Wie die Zeit vergeht, wir werden alle nicht jünger. Erinnern Sie sich noch an unsere erste Verabredung? Sie hatten mich zu einem Imbiss eingeladen. Erinnerte ich mich daran? Es war vor 20 Jahren. Ich lebte in Paris. Ich hatte im Quartier Latin eine kleine Wohnung und verdiente gerade so viel, um Leib und Seele zusammenzuhalten. Sie hatte eines meiner Bücher gelesen und hatte mir darüber geschrieben. Ich antwortete ihr, bedankte mich und bekam einen Brief von ihr, der besagte, dass sie auf der Durchreise in Paris sein würde und gern ein bisschen mit mir plaudern wolle, aber ihre Zeit sei knapp, nur am folgenden Donnerstag hätte sie einen freien Augenblick. Sie würde den Vormittag im Luxemburg verbringen und ob ich sie nachher zu einem kleinen Imbiss beim Foyer einladen wolle. Foyer ist ein Restaurant, wo die französischen Senatoren essen, und es überstieg so sehr meine Mittel, dass ich nie auch daran gedacht hatte, dorthin zu gehen. Aber ich fühlte mich geschmeichelt und war noch zu jung, um einer Frau Nein sagen zu können. Ich darf hinzufügen, dass nur wenige Männer das lernen, bevor sie zu alt sind. Ich hatte 80 Goldfrancs, die noch bis zum Monatsende reichen mussten, und ein bescheidener Imbiss würde wohl nicht mehr als 15 Francs kosten. Wenn ich in den nächsten 14 Tagen auf den Kaffee verzichtete, konnte es reichen. Ich antwortete, dass ich meine Brieffreundin am Donnerstag um 11:30 beim Foyer erwarten würde. Sie war nicht so jung, wie ich erwartet hatte, eine Frau von 40 Jahren, und ihr Äußeres war mehr imposant als verführerisch, und sie machte auf mich den Eindruck, als hätte sie mehr weiße, große, ebenmäßige Zähne, als man praktischerweise brauchte. Sie war gesprächig, aber da sie über mich sprechen wollte, war ich bereit, ein aufmerksamer Zuhörer zu sein. Ich war entsetzt, als die Speisekarte gebracht wurde, denn die Preise waren um vieles höher, als ich gehofft hatte. Aber sie beruhigte mich. »Ich esse niemals etwas zum Lunch«, sagte sie. »Ich esse zum Lunch höchstens einen Gang. Ich glaube, die Leute essen heute viel zu viel. Etwas Fisch würde ich vielleicht nehmen. Ich möchte gern wissen, ob sie wohl Lachs da haben.« Nein, die Jahreszeit war zu früh für Lachs und auf der Speisekarte stand auch keiner. Aber ich fragte den Ober, ob sie welchen hätten. »Jawohl«, erwiderte der Ober, »ein schöner Lachs ist gerade eingetroffen. Es ist der erste in diesem Jahr.« Ich bestellte ihn für meinen Gast. Der Ober fragte sie, ob sie inzwischen etwas essen möchte, während der Lachs zubereitet wurde. »Nein«, sagte sie, »ich esse niemals mehr als einen Gang. Nur wenn Sie ein wenig Kaviar da hätten.« »Kaviar hätte ich ganz gern.« Mein Herz sank ein bisschen. Ich wusste, dass ich mir Kaviar nicht leisten konnte, aber ich konnte ihr das auch nicht sagen. Ich sagte dem Ober, er solle Kaviar bringen. Für mich selbst wählte ich das billigste Gericht auf der Speisekarte. Es waren Hammelrippchen. »Ich glaube, es ist unklug, dass Sie Fleisch essen«, meinte sie. »Wie wollen Sie dann arbeiten, nachdem sie so schwere Sachen wie Hammelrippchen gegessen haben?« Dann kam das Problem, was wir trinken wollten. »Ich trinke nie etwas zum zweiten Frühstück«, sagte sie. »Ich auch nicht«, antwortete ich schnell. »Außer Weißwein«, sprach sie weiter, als ob ich überhaupt nichts gesagt hätte. »Diese französischen Weißweine sind so leicht, sie sind wunderbar.« »Was möchten Sie?«, fragte ich, immer noch gastfreundlich, aber nicht gerade begeistert. Sie schenkte mir ein strahlendes Lächeln mit ihren weißen Zähnen. Mein Arzt hat mir verboten, etwas anderes zu trinken als Champagner. Ich kann mir vorstellen, dass ich ein wenig blass wurde. Ich bestellte eine halbe Flasche. Ich sagte dabei, dass mir der Arzt strikt verboten hatte, Champagner zu trinken. »Was werden Sie also trinken?« »Wasser.« Sie aß den Kaviar und sie aß den Lachs. Sie plauderte fröhlich über Kunst, Literatur und Musik. Ich aber überlegte mir, wie hoch wohl die Rechnung sein würde. Als meine Hammelrippchen kamen, sagte sie, »Ich sehe, Sie sind gewöhnt, einen schweren Lunch zu essen. Das ist ein Fehler. Warum folgen Sie nicht meinem Beispiel und essen nur einen Gang? Ich weiß sicher, Sie würden sich sehr wohl fühlen.« »Ich esse doch nur einen Gang«, verteidigte ich mich. Und da kam wieder der Ober mit der Speisekarte. Sie winkte mit einer zierlichen Geste ab. »Nein, nein, ich esse überhaupt nichts zum Lunch. Ich könnte unmöglich noch etwas essen. Höchstens, wenn es diesen riesigen Spargel gäbe. Es täte mir leid, wenn ich Paris verließe und keinen gegessen hätte.« Mein Herz sank noch tiefer. Ich hatte den Spargel in den Läden gesehen und ich wusste, es war schrecklich teuer. »Madame möchte gern wissen, ob Sie diesen riesigen Spargel da haben«, fragte ich den Ober. Ein glückliches Lächeln breitete sich über sein Gesicht und ich bestellte den Spargel. »Sie wollen keinen essen?« »Nein, ich esse niemals Spargel.« »Ich weiß, es gibt Leute, die ihn nicht mögen, aber sie verderben sich wirklich den Geschmack mit all dem Fleisch, das sie essen.« Wir warteten, dass der Spargel zubereitet wurde. Mich ergriff Panik. Es ging jetzt nicht um die Frage, wie viel Geld mir für den Rest des Monats übrig blieb, sondern ob ich überhaupt genug haben würde, um die Rechnung zu bezahlen. Und wenn es sich herausstellte, dass ich 10 Francs zu wenig hatte und gezwungen wäre, sie von meinem Gast zu borgen, das könnte ich nicht übers Herz bringen. Es wäre dann peinlich, wenn sie auch nicht genug Geld hätte, um die Rechnung zu bezahlen. Der einzige Ausweg wäre dann, meine Uhr dazulassen und zu sagen, ich würde wiederkommen und später bezahlen. Der Spargel kam. Er war groß, saftig und appetitlich. Der Duft kitzelte meine Nase. Ich sah zu, wie dieses schreckliche Frauenzimmer hinunterschlang und in meiner höflichen Art sprach ich über die Lage des Balkandramas. Schließlich war sie fertig. »Kaffee?«, fragte ich. »Ja.« »Nur noch ein Eis und Kaffee«, antwortete sie. Mir war inzwischen alles egal. Ich bestellte einen Kaffee für mich und ein Eis und einen Kaffee für sie. »Wissen Sie, es gibt etwas, an das ich fest glaube«, meinte sie, als sie Eis aß. »Man sollte immer so von einer Mahlzeit aufstehen, dass man ruhig noch ein bisschen mehr essen könnte.« »Haben Sie immer noch Hunger?«, fragte ich schwach. »Oh nein, ich habe keinen Hunger. Sehen Sie, ich esse überhaupt nichts zum Lunch. Ich trinke nur eine Tasse Kaffee morgens und dann esse ich Abendbrot. Aber ich esse nie mehr als einen Gang zum Lunch. Ich sprach von Ihnen.« »Ach so.« Dann geschah etwas Fürchterliches. Während wir auf den Kaffee warteten, kam der Oberkellner mit einem riesigen Korb voll riesiger Pfirsiche an unseren Tisch. Sie hatten die Röte eines unschuldigen Mädchens. Sie hatten die satten Farben der italienischen Landschaft. Gott allein wusste, was sie kosteten. Ich wusste es auch, ein wenig später, denn mein Gast nahm davon. »Sehen Sie, Sie haben Ihren Magen mit einer Menge Fleisch vollgefüllt und Sie können nichts mehr essen. Aber ich habe nur ein bisschen gegessen und werde jetzt einen Pfirsich genießen können.« Die Rechnung kam, und als ich zahlte, stellte er sich heraus, dass es gerade noch zu einem Trinkgeld reichte. Ihre Augen blickten einen Moment auf die 3 Francs, die ich für den Ober hinterließ, und ich wusste, sie hielt mich für knausrig. Aber als ich das Restaurant verließ, hatte ich den ganzen Monat vor mir und keinen Franc in der Tasche. »Folgen Sie meinem Beispiel«, sagte sie, als wir Abschied nahmen, »und essen Sie niemals mehr als einen Gang zum Lunch.« »Ich werde es noch besser machen«, erwiderte ich. »Ich werde heute Abend überhaupt nichts essen.« »Sie Humorist«, rief sie fröhlich und sprang in eine Droschke. »Sie sind wirklich ein Humorist.« Aber ich habe schließlich Genugtuung bekommen. Heute wiegt sie fast 3 Zentner.